Kundgabe 1437. Empfangen durch Bertha Dudde am 26.05.1940. Wirken der Lichtwesen vor dem Eingreifen Gottes. Und es wird geschehen, dass Lichtwesen in großer Zahl zur Erde steigen, um den Menschen, die Gott ergeben sind, den Zeitpunkt anzugeben, da die Erde heimgesucht wird von seinem Zorn. Es werden diese Wesen sich äußern in verschiedenster Weise. Sie werden immer das Gott dienende Erdenkind so führen, dass es der Heimsuchung entgeht, oder es auch sichtlich schützen vor dem Untergang. Das Wirken dieser Wesen ist zu erkennen überall dort, wo man bestrebt ist, das Wort des Herrn entgegenzunehmen, das ihnen geboten wird von oben. Es werden diese mit erschreckender Klarheit die Zeichen erkennen, die das Herannahen der Zeit des Gerichtes ankündigen. Das Wirken der jenseitigen Wesen steht in engster Verbindung mit den kommenden göttlichen Sendungen, soweit diese naturmäßig in Erscheinung treten. So es des Herrn Wille ist, den Menschen seine Allmacht zu beweisen, setzet er sie zuvor in Kenntnis und stellt es ihnen frei, Gebrauch zu machen von der Gnadenzeit, die er ihnen noch in seiner großen Barmherzigkeit gewährt. Immer und immer warnet er sie und gibt sich selbst kund. Er lässe Dinge geschehen, die zum Glauben führen müssen, so der Mensch willig ist. Er bringt ihnen sein Wort nahe und unterweiset sie zuvor über die Notwendigkeit des göttlichen Eingreifens, über die Ursache dessen und die Möglichkeiten, es auch abzuwenden. Er macht also dieses Eingreifen abhängig vom Willen des Menschen und ist zu jeder Gnadengabe bereit, so diese erbeten wird. Und also braucht er auch willige Diener auf Erden und auch im Jenseits, die im Zusammenwirken diese Gnadengabe aufnehmen und übermitteln, immer getragen von dem Gedanken, helfen zu wollen in größter geistiger Not. Und so das Eingreifen Gottes unabwendbar geworden ist und also die Zeit immer näher rückt, da Schweres der Menschheit auferlegt werden soll, um der Seelen willen, ist auch die geistige Arbeit dringlicher geworden und alle Kräfte des Himmels und der Erde stellen sich dem Herrn zur Verfügung, um zuvor noch aufklärend zu wirken. Vom Jenseits aus steigt unentwegt das gute Geistige zur Erde herab und suchet aller Orten empfangswillige Erdenkinder, welche die Not der Menschheit erfassen und Gott und dem Nächsten dienen wollen. Diese seine Diener auf Erden werden sichtlich behütet vor geistigem und irdischem Niedergang, denn der Herr selbst hat sie erwählet, die Gnadengabe von oben weiterzuleiten. Sie stehen unter seinem Schutz. Er lenkt ihre Schritte. Er gibt ihnen Kraft und Erkenntnis und vermehrt ihren Willen, ihm zu dienen. Denn seine sichtliche Fürsorge lässt ihre Liebe zu ihm stets größer werden und immer sehnender verlangen sie nach ihm. Und dieses Verlangen zieht gleichzeitig das gute Geistige an, denn dieses ist in der Liebe eins geworden mit dem himmlischen Vater. Und also wirket Gott selbst, so die Lichtwesen sich in Verbindung setzen mit den Menschen. Er kommt selbst zu den Menschen herab und gibt ihnen Kunde von seinem Willen. Er weiht seine Diener ein in seine Pläne, auf dass diese wieder den Mitmenschen gegenüber davon Erwähnung tun sollen. Er nimmt also gleichsam selbst Fühlung mit der Erde und ihren Bewohnern und begehrt ihren Willen. Denn so dieser ihm gehört, schrecket das Erdenkind nichts mehr, was nun über die Erde kommt. Der Lichtwesen Aufgabe also ist, die Herzen der Menschen zu bewegen, den Willen dem Vater im Himmel zu opfern. Der innige Verband mit ihm wird hergestellt, so das Erdenkind seinen Willen aufgibt und ihn bedingungslos dem himmlischen Vater unterstellt. Es müssen daher die Lichtwesen gedanklich sich äußern können. Sie müssen ihre Einsicht und Weisheit zu übertragen versuchen und dem Erdenkind verständlich machen, dass der eigene Wille sein größtes Hindernis ist, solange er nicht zu Gott strebt. Und diese Gedanken müssen so lange dem Menschen zugehen, bis er sie aufnimmt in sein Herz, mit seinem Verstand sie verarbeitet und nun entweder sie bejaht oder abweiset. Der gedankliche Austausch, das Fragen des Menschen und die Antwort des geistigen Wesens ist von größter Wichtigkeit in Zeiten, die einer Weltkatastrophe vorangehen. Denn so der Mensch sich klar ist über den Zweck und die Bestimmung der Schöpfung und der Geschöpfe, geht in ihm auch eine geistige Wandlung vor sich. Er erwartet das kommende Geschehen gefasst und stellt auch seinen Erdenwandel darauf ein. Er kann seinerseits wieder die Mitmenschen aufklären und belehren und den Lichtwesen die Vorarbeit leisten, die zur gedanklichen Beeinflussung unbedingt notwendig ist. Daher muss Himmel und Erde vereint wirken an der Errettung irrender Seelen. Und zur Bekräftigung alles dessen, was die Lichtwesen den Menschen gedanklich übermitteln, wird sich Gott selbst äußern, so die Zeit hierfür gekommen ist. Er wird seine Allmacht beweisen den Menschen, die nicht an ihn glauben, doch denen, die ihn erkennen, wird seine Liebe erkenntlich sein. Amen.